B2B. Guten Morgen, die Herren. Visite. Guten Morgen. Guten Morgen. Wenn wir vielleicht mit dem Herrn Trabitz anfangen. Er muss ja gleich noch in die Endoskopie. Richtig. Guten Morgen, Herr Trabitz. Ich heiße Hove und bin Oberärztin. Der Dr. Lange hat mir schon einiges über Sie erzählt. Wie geht es Ihnen denn heute? Sie meinen jetzt mit dem Magen oder was? Erst einmal möchte ich wissen, wie es Ihnen im Allgemeinen geht. Ich vertrage jetzt überhaupt keinen Kaffee mehr. Wobei der Kaffee hier, das ist ja kein Kaffee. Aber dieser Druck und dann diese Übelkeit, das stört mich schon. Da wird es ja wohl bald besser. Da wissen wir heute Mittag schon mehr. Mit der Luftnot ist es auch nicht mehr so schlimm, oder? Ach, das war doch gar nichts. Sie konnten sich nur nicht belasten. In welcher Etage wohnen Sie denn? Naja, genau in der zweiten. Das ging halt nicht in einem durch. Da bin ich kurz stehen geblieben, durchschnaufen und dann weiter. Merken Sie sich das gut, Frau Steffen? Es kommt gar nicht selten vor, dass Symptome einer Lungenembolie sehr uncharakteristisch sind oder die Patienten sie zum Beispiel als leichten Infekt deuten. War Ihnen schwindelig, Herr Trabitz? So ein bisschen. Kam halt so. Okay. Herr Trabitz, wir sprechen nachher nochmal miteinander. Die Magentabletten nehmen Sie, ja? Muss ich ja. Alles Gute, Herr Trabitz. So, und das ist der Herr... Die junge Frau kenne ich. Das ist die Frau Steffens. Die hat heute Morgen bei Ihnen Blut abgenommen. Genau, die Frau Steffens. Sehr nett. Herr Knoll, mein Name ist Hove. Ich behandle Sie zusammen mit meinem Kollegen, dem Herrn Lange. Haben Sie heute schon von dem Tee getrunken? Der schmeckt ja nicht. Aber Sie haben schon fast einen halben Liter getrunken. Der Hahn sieht noch sehr konzentriert aus. Strecken Sie doch mal bitte Ihre Zunge raus, Herr Knoll. Ah, ich weiß überhaupt nicht, was ich hier soll. Wissen Sie denn, wo Sie hier sind? Na klar, im Krankenhaus. Und welchen Tag wir heute haben? Naja, also Donnerstag. Oder Freitag? Es ist Freitag. Der Blutdruck war stabil in den letzten Stunden, oder? Ja, vorhin habe ich 130/70 gemessen, bei einer Frequenz von 83. Herr Knoll, es ist wichtig, dass Sie weiterhin genug trinken. Sie bekommen heute noch zusätzlich Flüssigkeit über diese Infusionen, die da hängen. Natürlich nur, solange das wirklich notwendig ist. Schließlich wollen Sie ja auch diesen Blasenkatheter wieder loswerden.